Ja, hallo und herzlich willkommen zu dem Podcast Kopf und Herz. Ich habe gestern euch ja, war seit langem wieder einen Podcast gemacht und bin heute durch die Geschichte mit den Pilotinnen gestern, habe ich mir überlegt, was für andere tolle Frauenberufe es noch gibt, mit tollen Frauen, sexy Frauen, und bin dann auf die Dirigentinnen gestoßen. Wie man ja weiß, gibt es ganz wenig Dirigentinnen und es ist wirklich noch eine Männerdomäne, aber es gibt welche, und es gibt eine ganz besondere, die mich jetzt wirklich beeindruckt hat. Das ist Marion Alsop. Ich kannte sie vorher nicht. What a shame. Und also ich wünschte wirklich, wir hätten sie in Berlin, aber sie ist in Baltimore. Wir haben hier ja auch wunderbare Dirigenten in Berlin, also Simon Rattle und Daniel Barenboim haben wir ja hier. Der Barenboim macht ja auch eine ganz hervorragende Arbeit mit dem East-West Divan Orchestra, besonders für mich interessant als Tochter eines Palästinensers, also wirklich gute Arbeit. Jedenfalls Marion Alsop ist wirklich eine beeindruckende Persönlichkeit. Ich habe jetzt ein paar Sachen über sie im Internet angeguckt. Sie ist die so eine First Woman, also eine Frau, die ganz viele von diesen Glass-Sailings durchbrochen hat, und ist nun eben eine Leiterin von einem, also die erste Frau, die so ein großes amerikanisches Orchester leitet, das Baltimore Symphonic Orchestra. Und sie ist wirklich, also ich habe mal aufgeschrieben, was sie alles ist. Sie ist Feministin, Unternehmerin, sie ist ein Leader, sie ist ein Vorbild. Sie ist eine Lesbe, ja, und sie ist eben sehr inspirierend und eine wunderbare Dirigentin, glaube ich. Also ich werde mir auf jeden Fall gucken, dass ich Musik von ihr bekomme. Und sie ist, by the way, auch Podcasterin, also sie macht Videopodcasts, also sie ist in der Digital Business und ist da ganz offen für diese Entwicklungen. Also für eine Musikerin auch echt beeindruckend. Also sie hat eine eigene Website, wo sie auch Videopodcasts macht und wo man Sachen anhören kann über Sachen, die sie dirigiert, wo sie die Stücke erklärt. Wirklich sehr inspirierend. Also ich wünschte, wir hätten auch sowas in Berlin. Wirklich beeindruckend. Also ich stelle euch Links rein zu dieser wirklich tollen Frau, und das wollte ich machen für heute. Das war's. Ich wünsche euch viel Spaß. Vielleicht werdet ihr genauso wie ich die Musik von, oder die Musik, die Marion Alsop dirigiert, kennenlernen. Dabei wünsche ich euch viel Spaß. Und sie sagt von sich aus, habe ich im Interview gesagt, sie lebt einen Traum, und wunderbar. Okay, tschüss, macht's gut.